Deutschlandfunk Kultur Rang 1. Federico Fellini is responsible for adding a new word to our language. Fellini-eschi. Es gibt nur eine Handvoll Künstler, die ihrem Werk eine derartige Eigenständigkeit verpassen, dass sie auf den ersten Blick oder nach dem ersten Ton oder nach dem ersten Satz sofort wiederzuerkennen sind. Kafkaesque sagen wir in Bezug auf Franz Kafka oder Chaplinesque in Bezug auf den Slapstick eines Charlie Chaplin. Auch der italienische Regisseur Federico Fellini gehörte zu dieser Liga, wie sein Freund und Schauspielalter Ego Marcello Mastroianni es uns gerade gesagt hat, hier in einem O-Ton von der Verleihung des Ehrenoscars an Fellini 1993. Fellinesque, das bezeichnet vor allem so überdrehte, bunte, überbordende Bilderspektakel, ein Markenzeichen für die Ewigkeit und das alles in einem recht schmalen Werk von knapp 30 Filmen. Hartwig Tegeler hat sich auf die Suche nach den bekanntesten Fellinesken Momenten gemacht. Würden Sie jetzt den Film starten? Das Credo. Gute Filme machen, und zwar solche, in denen der Regisseur von sich selbst erzählt. Und natürlich dazu der Traum, der Zirkus, die Fantasie, die Sinnlichkeit der Frauen, die Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs und Masken, die manchmal gar nicht wie solche aussehen. Lust auf einen Film? Noch Gesicht einer Schauspielerin oder schon andere Realität? Platz 5. La Strada, das Lied der Straße, 1954. Gelsomina, du kennst doch Zampano, der Mann von Rosa. Schwarz-Weiß-Filmästhetik, Fellini noch in der Tradition des Neorealismus. Visconti, Rossellini, Di Sica, Armut, soziales Elend. Dann dieses erste Bild von Giulietta Masina. Die Masina. Bis zu Fellinis Tod war sie 50 Jahre mit ihm verheiratet. Als Gelsomina, die an den Schausteller Zampano verkauft wird. Gelsominas Gesicht, Kind, Frau, unschuldig, naiv, ja, aber gleichzeitig das Leid der Armut ausdrückend und tragend, das ihr ganzes bisheriges Leben durchzog und weiter durchziehen wird. Anthony Quinn kann Zampano so brillant spielen, wie er will, gegen die Wucht dieses Gesichts von der Masina kommt er nicht an. Platz 4. La Dolce Vita, das süße Leben, 1960. Die Szene im Trevi-Brunnen. Anita Ekberg, schwarzes Abendkleid, das tiefe Dekolleté, ewige Brunnennixe. Aber Fellini wäre nicht Fellini, wenn in diesem Bild nicht etwas hinzukommen würde. Marcello, komm hier! Wenn in dieser Szene irritierend nicht auch die Unsicherheit spürbar wäre von Marcello Mastroianni, dem Journalisten, der diese Frau verführen will, aber von ihrer erotischen Wucht verunsichert, wie erschlagen ist. Ich komme gleich. Wie er sich, um Silvia in den Brunnen nachzusteigen, die Schuhe, wahrscheinlich auch die Socken auszieht, da schaudert es einen angesichts dieser unsinnlichen Unbeholfenheit. Platz 3. Fellinis Casanova, 1976. Venedig. Da, wo Casanovas Reise in dieser überbordenden Masken- und Schattenwelt begann. Werde ich Venedig je wiedersehen. Dann am Ende als Bibliothekar in Böhmen. Neulich Nacht hatte ich einen Traum. Erscheinen dem greisen Libertin, gespielt von Donald Sutherland, die Frauen in seinem Leben, um gleich wieder auf einer weiten Eisfläche zu entschwinden. Ein Mann, der sich der Liebe, der Lust, der Sinnlichkeit, dem Sex verschrieben hat, aber in der Unmöglichkeit der Erfüllung seines Begehrens zum tragischen, auch lächerlichen Helden wird. Eine tiefe Traurigkeit verbindet sich mit diesem Bild des alten Frauenhelden, tiefe Falten, ausgefallene Haare, da in seinem Lehnstuhl sitzend. Einer, der sich der Illusion seiner selbst hingab. Radikale Dekonstruktion männlicher Selbstvergötterung. Platz 2, 8,5. 1963. Der Regisseur Marcello Mastroianni, wieder alter Ego Fellinis, in der Schaffenskrise. Fellini ist ganz bei seinem Credo, Geschichten von sich zu erzählen. Als Traum, als Realität? Ach. Am Anfang schwebt er heraus aus der Realität, flieht quasi nach oben und muss mit einem Strick am Bein festgebunden wieder heruntergezogen werden. Das ist ein Typ, der sich alles nehmen, alles an sich reißen will. Der auf nichts verzichten kann. Der wechselt jeden Tag die Richtung, weil er Angst hat, in die falsche zu gehen. Er stirbt wie ausgeblutet. Und so endet der Film? Nein, so fängt er an. 8,5 endet mit diesem Reigen, in dem alle, zur Musik einer Zirkuskapelle natürlich, alle, die in dem Leben dieses Menschen eine Rolle gespielt haben, tanzen und tanzen. Und Guido, alias Marcello, alias Federico Fellini, sagt zu Luisa: Es ist eine Freude zu leben. Lass uns unser Leben gemeinsam leben. Ich kann dir nichts anderes sagen, Luisa, weder dir noch den anderen. Nicht nur ein Satz über die Lebensfreude, auch ein Bild, das eben die zeigt. Platz 1. Fellinis Schiff der Träume, 1980. Und dann natürlich nicht zu vergessen die Meere aus gigantischen Plastikplanen, die, wenn wir nur einen Blick darauf werfen, die Realität ja eh schon transzendiert haben. Im Schiff, in Fellinis Schiff der Träume, da gab es auch die Attraktion eines riesigen Rhinoceros. Und am Ende, nach vielen Katastrophen, nach dem Sinken des Schiffs, sieht man den Erzähler, der durch den Film geführt hat, mit dem Rhinoceros zusammen im engen Rettungsboot. Der Mann hält einen Becher in die Luft und sagt: Lo sapevate che il rinoceronte dà un ottimo latte. Rhinoceros-Milch ist wirklich nicht zu verachten. Von wegen, die Fellini-Träume sind verschwunden. Hartwig Tegelers kleiner Ritt über die großen und kleinen fellinesken Kinomomente, und ich bekomme da schon ganz Gänsehaut, wie sich jemand eine ganz eigene Welt erschaffen hat aus dem Material der Welt. Kritikerin Anke Lewicke ist im Studio. Anke, in einem Satz, was ist dein fellinesker Kinomoment? Ja, ich würde sagen, das Fellineske stellt sich doch einfach ein. Also man kann gar nicht nachdenken, sondern es ist ein Bild, was uns trifft. Und bei mir bleibt dann doch immer das offene Gesicht von Giulietta Masina, die ja in vielen seiner Filme mitgespielt hat. Es ist ein Gesicht einer Frau, die niemals jung war, aber auch die niemals alt wurde. Und es ist ein offenes Gesicht, was uns bewegt. Und genauso offen wie ihr Gesicht waren eben auch seine Kunstwerke offen, die uns aber mit in eine geschlossene Fellineske Welt genommen haben.